Leichte Entspannung im fast neunjährigen Streit um das Dokumentationszentrum gegen Vertreibungen. Der Verzicht von Erika Steinbach auf einen Sitz im geplanten Stiftungsrat verdiene laut Bundeskanzlerin Angela Merkel Respekt und Achtung, so ihr Sprecher Stieg. Es ist ein Signal dafür, dass das Projekt jetzt auch auf der letzten Etappe im Geist der Versöhnung, der Verständigung, des Einvernehmens realisiert werden kann. Die Kanzlerin hoffe nach dem, Zitat, honorigen Schritt nun auf eine Versachlichung der Debatte. SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier, der zu einer Entscheidung noch vor den Bundestagswahlen gedrängt hatte, begrüßt Steinbachs Schritt, wie auch Ex-Außenminister Joschka Fischer von den Grünen gegenüber dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio. Also diese Entscheidung war längst überfällig. Damit ist ein entscheidender Stolperstein aus dem Weg geräumt worden, auch im deutsch-polnischen Verhältnis. Und ich hätte mir das früher gewünscht. Das ist eine richtige, wichtige und gute Entscheidung. Der Bund der Vertriebenen zieht seine Präsidentin auf deren eigenen Wunsch für eine noch nicht definierte Zeit zurück, Erika Steinbach selbst. Vor dem Hintergrund, dass wir autonomes Besetzungsrecht haben für den Stiftungsrat, machen wir deutlich, indem ein Stuhl leer bleibt. Mein Stuhl bleibt leer. Wir haben das Recht zu besetzen, wir lassen uns das nicht nehmen, aber wir wollen die Blockade, die nicht durch uns verursacht ist, auflösen. Der Vertriebenenverband wirft SPD und Grünen vor, ihre Vorbehalte gegen die nominierte CDU-Politikerin an den Haaren herbeigezogen zu haben, was den SPD-Bundestagsabgeordneten Dieter Wiefitz-Pütz empörte. Er sagte im Deutschlandfunk: Was mir nicht gefällt, überhaupt nicht gefällt, ist die parteipolitische Instrumentalisierung, dass der Rückzug von Frau Steinbach jetzt nun gleichsam der SPD angelastet wird. Das ist viertklassig, unterirdisch. Ich finde das empörend, so etwas. Mit Blick auf das beschädigte deutsch-polnische Verhältnis wertet FDP-Chef Guido Westerwelle den Schritt, Erika Steinbachs Verzicht auf den Sitz zu akzeptieren, als umsichtig. Man darf nicht vergessen, dass Frau Kollegin Steinbach gegen die Regierung Kohl-Genscher gegen die deutsch-polnische Grenze seinerzeit in dem Einigungsprozess gestimmt hat. Bewegung in die festgefahrene Debatte war nach dem Treffen zwischen Kanzlerin Angela Merkel und dem polnischen Regierungschef Donald Tusk am Freitag in Hamburg gekommen. Am Montag und Dienstag haben mit Ronald Pofalla und Norbert Röttgen, zwei enge Vertraute Angela Merkels und CDU-Spitzenpolitiker, öffentliche Solidaritätserklärungen für Frau Steinbach abgegeben. Die CDU-Chefin hatte in dem Streit lediglich auf weiteren Beratungsbedarf verwiesen. Regierungssprecher Steg stellt Angela Merkels Rolle heute wie folgt dar. Dann hat die Bundeskanzlerin in den vergangenen Tagen und Wochen Momente und Augenblicke der Stille ganz bewusst genutzt, um diese Lösung herbeizuführen. Wie heute bekannt wurde, hat Kulturstaatsminister Bernd Neumann bereits gestern zur Nominierung für den Stiftungsbeirat aufgerufen. Im April wird das Kabinett als letzte Instanz entscheiden. Jetzt kann das Zentrum gegen Vertreibungen tatsächlich als ein deutsch-polnisches Versöhnungswerk verwirklicht werden. So Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse von der SPD.